boy or die. Die Hardcore Punk Sendung auf Radio Z. Hallo! Hallo, willkommen zu DIY or Die. Mit der Aprilausgabe live bei Radio Z auf der 95,8. Und als Intro habt ihr gerade den Song Motor Surfs Massacrin von Gorilla Angrip gehört. Ursprünglich auf einer Split 7 Inch mit Locum 2004 erschienen. Und der Song ist aber auch auf der Gorilla Angrip Compilation, auf der ihre 5 EPs zusammengefasst sind. Die gab es schon mehrmals, diese Compilation, und die wurde jetzt letztes Jahr nochmal auf Swart Records veröffentlicht. Ich glaube zumindest, dass sie vollständig ist. Sie ist aber auf jeden Fall auch nicht chronologisch, was mich immer ein bisschen irritiert. Aber vielleicht macht man das jetzt so. Der nächste Song ist von Mystic Inane aus New Orleans. Und die Band gibt es schon ziemlich lange. Licht, danke. Die Band gibt es schon ziemlich lange und vor ein paar Jahren hatte ich meine 7-Inch-Compilation hier dabei. Jetzt haben sie sich aufgelöst wohl vor kurzem und jetzt gibt es auf La Vida es un Mus und Cleopatra Records eine letzte EP, die heißt Natural Beauty und es gibt viermal Punk. Mit sowohl Hardcore-punkigem Einschlag als auch manchmal so schräg-wavigen Einschlag und so einen nöligen Gesang. Und ihr hört Mystic Ignorance. Filled your tears. Oh. Oh. Da wird gejucht. Das waren Mystic Inane mit dem Song Mystic Ignorance von ihrer Natural Beauty EP. Als nächstes habe ich das Demo-Tape von Utopian aus Los Angeles mit dabei. Erschien letztes Jahr auf Erste Theke Tonträger. Und es gibt so sechsmal beklemmenden, treibenden Hardcore-Punk. Und ihr hört den Song Tierra Ajena. Nein, das war das Falsche. Moment. Ich hab das doch hier. Oh, Mensch. Weg. Das will ich weg. Ich will das hier spielen. Okay, das sieht gut aus. Okay, ich probiere das nochmal. Utopian mit dem Song Tierra Ajena. Das waren Utopian mit dem Song Tierra Ajena von ihrem Demo-Tape. Und es ist nicht so leicht zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, und das war es auch schon mit den aktuellen Bands heute von mir. Sonst habe ich nämlich jetzt in der letzten Zeit keine aktuellen Platten gekauft. Und ich habe jetzt noch eine Wiederveröffentlichung und noch so ein paar Secondhand-Sachen, die ich mir geholt habe. Und über die Wiederveröffentlichung habe ich mich mega gefreut. Es geht nach Kalifornien und auf Merch Records wurden das Demo und die erste EP von Red Cross nochmal rausgebracht. Die EP, die 81 auf Poshboy erschienen ist und es ist die 40th Anniversary Edition. Ganz kurz nur zu Red Cross, die Band gibt's bis heute. Und es gibt zu viele Schreibweisen und zu viele Platten und zu viele Stilwechsel nicht so richtig, aber. Das ist ja dann alles auch so sehr Hardrock geworden, ja, oder? Ja. Ich kenne und mag, glaube ich, nur die EP, die ja, du dabei hast. Ja, ja. Also deswegen man muss man die anderen Sachen. Ich habe das Album reingehört, aber das war mir auch schon zu rockig. Ja, ich glaube, weiter habe ich es auch nicht geschafft. Mhm. Deswegen muss man da. Wir ignorieren jetzt sozusagen den Rest. Und die Band wurde 1979 von zwei Brüdern gegründet und die sind bis heute aktiv in dieser Band. Und ansonsten in der damaligen Besetzung war noch Ron Reyes am Schlagzeug mit dabei, der dann bei Black Flag gesungen hat. Und Greg Hetson, der dann Circle Jerks gegründet hat, hat Gitarre gespielt. Und zu der Zeit waren die so ungefähr zwischen 12 und 14, 15. Und dementsprechend fallen die Texte aus, die sind auch mit dabei. Und es gibt 6-mal astrein Kalifornien Teen Punk. Es werden Coverbands gedisst und die Schule wird gehasst. Und ihr hört mein Lieblingssong von der EP, Nerds Got the Hits. Red Cross. Ja, Nets Got the Hits und ich bin so froh, dass ich diesen Song endlich auf Platte habe. Die 5 Demo-Songs auf der B-Seite waren anscheinend bisher unveröffentlicht. Es sind 3 Demo-Versionen von Songs, die dann auf der EP waren, sind okay, muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Es ist noch eine Live-Version von einem Song, der heißt Fun with Connie und ist von der Vorgänger Band oder von der Vorgängerversion der Band, als sie noch The Tourist hießen, aufgenommen at the church. Also das ist eigentlich das Interessanteste an dem Song, den Song selber muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Und wir hören jetzt aber noch auch von diesen Demo-Aufnahmen den 38-Sekunden-Smasher Rich Brad. Und der geht so. Die Babys, meinte Andi gerade, ja, weil die noch so klein sind. Mhm. Es sind so ein paar Fotos bei der Platte mit dabei. Aber ansonsten, also die Texte und ein paar Flyer noch, aber sehr viel mehr nicht. Mhm. Da, bei solchen Sachen wünsche ich mir immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Und es ist aber trotzdem ziemlich cool, genau. Und die sind echt klein. Wow. Mhm. okay, dann geht's jetzt von Kalifornien nach England. Ich habe endlich die 7-Inch Angry Young Women von Vermillion gefunden. Die Musikerin Vermillion Sands war ursprünglich aus den USA und hat beim Search and Destroy-Fanzine aus San Francisco mitgemacht und ist dann anscheinend irgendwann Ende der 70er nach England und hat dort unter dem Namen Vermillion diese 3 Songs aufgenommen. So richtig super viel mehr habe ich über die nicht rausgefunden. Also die hat noch in der Band namens Dick Envy gespielt und da findet man aber auch nicht so wirklich viel. Und diese 7-Inch ist aber ziemlich cool. Es gibt 3 Songs und statt Muscle Beach Party, wie gerade eben, gibt es hier Bikes, Punks und Feminist Revolution. Die 2 Songs Nymphomania und Wild Boys Ride Their Bikes sind auch ziemlich cool. Wir hören jetzt aber den Titelsong der EP. 78 auf Illegal Records erschienen Angry Young Women. Angry young women have had less room. rushing off to seek a new sensation. Airship turns to van, and in our metal car, rattling down the highway, traffic signs storm, slowly crawl back to where we lived before, back to where we lived before. Das war gerade Emma Sharp mit dem Song Motorway, recorded on a cassette in a kitchen somewhere in Brighton von einem Sampler. Und davor habt ihr gehört Vermillion mit dem Song Angry Young Women. Ja, Emma Sharp, anscheinend gibt es tatsächlich nur diesen einen Song. Ich habe einen Sampler gefunden, der ist mir so über den Weg gelaufen, Voltage 80. Und es ist die letzte Platte in meinem Set heute, ist von 1980. Voltage 80, A Vinyl Chapter. Und es ist der dritte Teil einer Reihe. Es gibt also noch Voltage 78 and 79. Rausgekommen auf dem Label Atrix Records aus Brighton. Und es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, lauter lokale Bands, irgendwie zumindest mehr oder weniger da aus dem Umkreis und musikalisch so im ganz weiten Feld von irgendwie Postpunk und New Wave. Es sind 14 Songs drauf. Und bei, andersrum, von allen Bands gibt es tatsächlich jeweils nur diesen einen Song auf diesem Sampler. Und bei der nächsten Band finde ich das besonders schade. Darüber habe ich nämlich den Sampler gefunden. Und zwar hört ihr jetzt gleich die Band Bright Girls, die aus 7 Frauen bestand. Und der Song ist der absolute Hit auf dieser Compilation und heißt Hidden from History. Bright Girls, bitteschön. The king's horses and the parliamentary forces, all the king's horses and Das waren die coolen Bright Girls mit dem Song Hidden from History und das war's von mir heute. Und sozusagen ab jetzt ist es eine Hamburg-Spezialsendung. Ja. Okay, ja, kann dann man so sagen. Übernimmst du. Ja. Ja, genau. Jessie hat schon angekündigt, es ist nicht nur eine Hamburg-Spezial, sondern es ist auch eine bisschen spezielle Sendung, weil ich nämlich heute nicht nur Schallplatten dabei habe, sondern auch ein Buch, was ich mir besorgt habe. Und zwar ein Buch, wie schon angekündigt wurde, ein Buch über Hamburg. Das neu erschienene Buch Hamburg Calling, Punk, Underground und Avantgarde 1977 bis 1985 von Alf Burchardt und Bernd Jonkmanns, erschienen im Junius Verlag. Ein Buch, wie der Titel schon sagt, über die frühe Hamburger Punk, Post-Punk, NDW, Underground Szene. Was ich sehr toll finde an dem Buch, ist, dass es sehr sehr Fanzine, also es ist ein Bild, schon wie ein Bildband, aber auch sehr Fanzine-magazinmäßig aufgemacht. Also es ist sehr bilderlastig, viele tolle alte Fotos aus den Anfangstagen des Hamburger und auch deutschen Punks, aber eben auch Interviews, alte Flyer, Collagen, Berichte von Konzerten, Setlisten von Bands. Also es ist wirklich sehr liebevoll aufgemacht. Es wurde sehr viel Liebe reingesteckt von den Autoren. Ich habe das Buch jetzt auch noch nicht komplett durch, habe noch nicht alle Interviews gelesen. Vielleicht für euch mal ein bisschen nur eine kleine Übersicht, was euch unter anderem erwartet. Also an Interviews unter anderem mit Alfred Hilsberg vom Zickzack Records und auch dem Hauptinitiator der In die Zukunft und Into the Future Festivals oder Feste, so der ersten großen deutschen Punkfeste. Mike Stanger von den Buttocks, der Sänger, Klaus Meck vom Rip-Off-Laden, Frank Z von Abwärts und Anja Huwe von X-Mal Deutschland und viele, viele mehr noch. Das nur so mal so die, so auch für so Punk-Hardcore-Fans, interessantesten Personen. Es geht um Konzerte, es wird über das erste Konzert der Ramones in der Markthalle berichtet, über die frühen Clash-Konzerte, natürlich auch über das legendäre zweite Clash-Konzert in der Markthalle, was in einer Saalschlacht geendet hat, wo die Hamburger Punks den Punk-Verrätern von Clash aufs Maul geben wollten. Dazu geht es aber auch viel um das ganze so Zickzack-experimentellere Umfeld. Es geht um Palais Schaumburg, Andreas Dorau. Also es geht auch weit über den klassischen Punk und Hardcore-Punk hinaus. Geht dann auch um Goldene Zitronen. Und da bin ich schon bei ein bisschen einem der Probleme, was ich, muss ich sagen, mit dem Buch habe. Also vielleicht, ich kenne die Autoren nicht und kenne jetzt auch nicht ihren Fundus, den sie mit in das Buch gebracht haben. Aber bei Hamburg fand ich es dann doch schade, dass der Punk, Hardcore-Punk, der dann Anfang der 80er in Hamburg entstanden ist, also damit meine ich Bands wie Slime, Razzia, Torpedo Moskau und viele mehr, doch etwas kurz kommt beziehungsweise gar nicht vorkommt. Beim ersten Durchschauen ist mir, also Razzia, was ja doch eine sehr stilprägende Band für den deutschen Punk war und auch für den deutschen Post-Punk, ist wenig bis eigentlich, glaube ich, gar nicht erwähnt worden. Ebenso auch das, wie ich finde, eines der wichtigsten deutschen Punk-Labels, Weird System, und wahrscheinlich auch immer wieder in Superlativen zu reden, mein lieblingsdeutsches Label, was ja nicht nur legendäre deutsche Punk-Platten herausgebracht hat, sondern ja auch für amerikanische und englische Musik den Vertrieb hier gemacht hat. Also viele Bands wie Circle Jerks, Vipers wären vielleicht ohne Weird System gar nicht so in Deutschland angekommen, weil die ja die Europressungen gemacht haben. Also das sind nur so ein paar Sachen, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte natürlich auch sehr gerne viele Bilder und Konzertfotos davon gesehen. Ebenso finde ich auch schade, dass auch zumindest so beim ersten Durchblick dann auch so die Überschneidungen von so autonomer Szene, Hausbesetzer, Hausbesetzerinnen-Szene eher wenig vorkommen. Ich meine, das ging ja in Hamburg schon auch sehr Hand in Hand. Also gut, aber da soll ich dann vielleicht doch eher autonom in Bewegung lesen, wenn ich der das lesen möchte. Egal, auf jeden Fall. Ich will jetzt, das nur so, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich bei Hamburg, weil ich sowas auch sehr mit Hamburg und Hamburg-Punk ja auch verbinde. Nichtsdestotrotz, gerade auch für mich, der ja auch immer interessiert ist an Musikgeschichte und natürlich auch an Punkgeschichte, gibt es in dem Buch viel zu lernen. Also gerade auch schon das erwähnte, eher avantgardistische Milieu um das sehr wichtige Zickzack-Label. Da bin ich teilweise auch nicht so bewandert drin und werde da sicher auch noch viel lernen und viele neue Impulse und vielleicht auch neue Platten für meine Plattensammlung dadurch anschaffen. Also daher macht das Buch schon gute Aufklärungsarbeit für alle interessierten Musikfans. Bildungsarbeit. Was? Bildungsarbeit? Bildungsarbeit, ja. Aufklärungsarbeit. Ja. Bildungsarbeit klingt etwas positiver. Aufklärungsarbeit ist so ein klingt sehr harsch, aber egal. Auf jeden Fall, ja, also ich empfehle das Buch sehr. Es ist schön gemacht. Es macht Spaß drin zu schmökern. Und ich muss sagen, also Punks, deutsche Punks in den Ende der 70er und Ende der 80er sahen wirklich viel, viel besser aus als deutsche Punks in den 90ern. Und auch besser als deutsche Punks heutzutage. Möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Da, ja. Ich habe jetzt eine Seite aufgeschlagen, da ist ein Punk mit Polizeimütze und Hamburger SV-Trikot. Sowas gibt es heute zum Beispiel nicht mehr. Heute haben sie St. Pauli-Trikots und haben keine ironische Polizeimütze. Und daneben ist ein Punk auf einem anderen Bild mit einer Lederjacke, Turnschuhen und einem Sex Pistols-T-Shirt. Und einem Oberlippenbart leicht. Aber nicht ironisch, sondern der hat sich einfach nur vergessen zu rasieren. Und was ist das nochmal? Ein Fahrradschloss um den Hals, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall Daumen hoch für deutsche Punks der Anfang 80er. Ja, genau. Das wollte ich jetzt einfach mal so loswerden, dass die Leute sehr gut aussehen. Ich kann mal über die Fashion reden. Ja, über die Fashion. Ja, wir reden hier echt sehr wenig über Punk-Fashion. Das ist absolut richtig. Das sollten wir ändern. Ja, also, weil ja Punk-Fashion sehr wichtig ist und Es ist auch irgendwie egal, welche Seite man hier hat. Ja, Leute sehen immer gut aus. Ja, voll. Damals sahen die Leute besser aus. Hier, der trägt auch seine Halbglatze mit Stil, der Typ. Wirklich gut aussehen waren die Hamburger und Hamburgerinnen damals. Also, ja. Ja, hier so eine Rollschuh-Girl-Gang, das ist doch super. Also, ja. Nee. Das ist ein ziemlich cooles Foto. Ja, also es sind auch aus so einer ästhetischen Sicht, Fotografie-Sicht, das sind wirklich tolle Fotos, auch Fotos perfekt, wenn man mal eine coole Flyer sucht. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lohnenswert, das Buch. Genau. Und eben, um das Buch musikalisch zu untermalen, aber auch noch etwas mit Hamburger Hardcore-Punk zu unterfüttern, habe ich jetzt so ein bisschen meine Lieblings Hamburger Punk-Platten mitgebracht und werde jetzt meinen Teil der Sendung etwas musikalischer gestalten. Sie dürft ein bisschen eine Reise durch meine Hamburger Plattensammlung machen. Und es geht los mit einer Band und einer Platte, die auch in dem Buch große Erwähnung findet. Es geht um Abwärts, einer der stilprägenden deutschen Post-Punk-Bands, natürlich bekannt durch ihren Mega-Hit Computerstaat. Ich habe aber das erste Album Amok Koma dabei, das ist damals auf Zickzack erschienen und ja, das ist wahrscheinlich auf jeden Fall eine der besten deutschen Post-Punk-Platten aller Zeiten und ich möchte damit mein Hamburg-Set starten und danach und mal schauen, was danach so passiert. Ich werde euch danach natürlich, ich lasse mich dann treiben, es ist jetzt quasi Live-DJing. Danach sage ich euch natürlich, was ich gespielt habe. Ich habe von Abwärts den Song Mehr ausgesucht, von der Amok Koma und danach gibt es noch jede Menge Hamburg-Punk, Post-Punk, Hardcore-Punk oder wie auch immer ihr das dann nennen möchtet. Viel Spaß damit. sind Radioschamanen im Elektrokult abgefahren, eingeschaltet, Nervensysteme zentral medial verwaltet, im Tanz und Freude gekalt. in der Bar. Zweiter Stock und Büro. Schauen Sie, wenn's am Rio. Sie haben mal wieder kassiert. Neues Mittel ausprobiert. Er singt Ja, das waren meine Hamburg-Punk-Songs, die ihr gerade gehört habt. Gerade waren zu hören die Coronas mit Scheiß Penne, davor Platzangst an der Waterkant, davor zu hören The Buttocks mit Deutsche raus aus Deutschland, davor Slime mit Dorf, davor zu hören Razzia mit Enorm in Form, davor waren X-mal Deutschland mit Incubus Succubus 2 und ganz am Anfang Abwärts mit Mehr. Das alles war passend zu dem neu erschienenen Buch Hamburg Calling von Alf Burkhardt und Bernd Jonkmanns, erschienen im Junius Verlag, Punk, Underground und Avantgarde 1977 bis 1985. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr Hamburg Punk und Hardcore Punk gespielt. Aber du hättest noch viel mehr gerne über Mode gesprochen. Ja, wir sollten aber wirklich mal was über Mode hier machen, finde ich gut. Wir sind ja auch DIY or Die, die Modesendung hier für Punk und Hardcore auf Radio Z. Ja. Und es gibt uns übrigens jeden vierten Montag im Monat auf der 95,8 oder im Livestream oder auf unserem Blog diyordie-radio.blogspot.de. Genau. Das war DIY or Die mit Andy und Jess und wir hören uns im Mai wieder. Und jetzt gibt's noch zum Abschluss. Gibt's noch einen Song über Hamburg von einer Band aus Bremen. Das ist ein Cover von einem trashigen deutschen Schlager. Das hört sich erstmal furchtbar an, aber der Song ist mega gut. Das ist dieser An der Reeperbahn-Song. Ich glaube, der ist von Hans Albers. Ja. Ja. Auf jeden Fall, der Song wird gecovert. Eine alte No Fun-Platte, A5, Seesack nennen sie den Song. Und der Song ist stark, ja. Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Ja, bis bald, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Auf der Reeperbahn nach zum halb eins, die Lüdeling, ob Mädel hast oder ob keins, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nach zum halb eins und alle. Mädel hast du doch keins. Amüsierst du dich, denn das findet sich.